Teil 3. Du hörst nun ein Gespräch. Du hörst das Gespräch einmal. Dazu löse 7 Aufgaben. Wähle. Sind die Aussagen richtig oder falsch? Lies jetzt die Aufgaben 16 bis 22. Dazu hast du 60 Sekunden Zeit. Du bist im Schulhof und hörst, wie sich ein Mädchen und ein Junge aus einer anderen Klasse, Emma und Julius, über Allergien unterhalten. Hi Emma, wo warst du denn die ganze letzte Woche? Ich war zu Hause. Warst du krank? Nein, direkt krank war ich nicht. Ich hatte wieder mal meine Allergie. Herrje, deine Allergie, du Ärmste. Ja, und diesmal war es richtig heftig. Immer zu dieser Jahreszeit habe ich damit zu kämpfen. Ich kenne das. Mein kleiner Bruder ist auch allergisch gegen einige Lebensmittel, besonders gegen Nüsse. Das tut mir leid für ihn. Lebensmittelallergien sind ärgerlich. Wie alt ist denn dein Bruder? Er ist jetzt 12. Aber als seine Allergie sich zum ersten Mal äußerte, da war er erst 6. Wir waren im Urlaub in der Türkei. Da hat ihm ein Händler auf dem Basar eine Erdnuss angeboten. Und dann ging das Theater los. Du kannst dir nicht vorstellen, was mit ihm passiert ist. Oh doch, das kann ich mir vorstellen. Ich hatte nämlich vor 2 Jahren auch einen anaphylaktischen Schock. Ist ihm schwindelig geworden? Oder ist er gar in Ohnmacht gefallen? Ja. Das war gefährlich, kann ich dir sagen. Wir wussten erst gar nicht, was los war. Er beschwerte sich am Anfang, dass sein Hals wehtut, als ob ein Tierchen mit langen Krallen darin säße. So drückte der Kleine sich aus. Er klagte auch über Kopfweh und dass ihm schlecht sei und alles schwarz vor seinen Augen sei. Was habt ihr gemacht? Na, wir sind sofort ins Krankenhaus gefahren. Die Ärzte dort haben ihm sofort Adrenalin gegeben. Was macht er, wenn er mal auf eine Party geht? Das ist problematisch. Er kann natürlich nicht viel von dem, was es so auf Partys gibt, essen. Er beschränkt sich dann eben auf Gummibärchen. Das ist lästig. Das schränkt einen im Alltag total ein. Du sagst, die Allergie hat sich bei ihm erst mit 6 Jahren geäußert. Ist es nicht komisch, dass einige Leute eine Allergie von Geburt an haben und andere sie erst später entwickeln? Ich habe mal gelesen, dass bei manchen die Allergie im Lauf des Lebens nachlässt. Das wünsche ich mir mehr als alles andere. Wogegen bist du eigentlich allergisch? Gegen Pollen. Ich bin allergisch gegen bestimmte Pflanzen. Im Frühling geht es mir deshalb immer recht schlecht. Dann juckt die Haut, meine Nase läuft, der Hals tut weh, die Augen werden rot. Das ist sehr unangenehm. Mein Bruder muss aufpassen, was er isst. Dann passiert nichts. Er hat aber für alle Fälle immer ein Notfallset mit Medikamenten dabei. Was tust du denn gegen deine Allergie? Ich kann im Grunde auch nicht viel mehr tun. Ich nehme auch Medikamente. Die helfen dann, dass die Symptome nicht ganz so schwer sind. Außerdem gibt es einen Pollenkalender. Ein Pollenkalender? Was ist das denn? Ach, das ist einfach ein Kalender, da kann man nachlesen, wann welche Pflanzen blühen. dann sollte man lieber nicht nach draußen gehen. Du, es klingelt. Die Pause ist zu Ende. Wir müssen rein.